Erster Joram wurde König von Israel in Samaria. Er regierte 12 Jahre lang. Zweiter, er tat böse Dinge vor Gott. Aber er war besser als sein Vater. Er nahm die Steine für den Gott Baal weg. Dritter, aber er tat andere Sünden wie Jerobeam. Er hörte nicht damit auf. Vierter, König Mesa von Moab hatte viele Schafe. Er gab Israel viele Lämmer und Wolle. Fünfter, aber König Ahab starb. Da wollte der König von Moab nicht mehr zahlen. Sechster, König Joram ging aus Samaria weg. Er zählte alle seine Soldaten in Israel. Siebter, er schickte eine Nachricht an König Josaphat. Er fragte, kämpfst du mit mir gegen Moab? Josaphat sagte, ja, ich helfe dir. Achter, Joram fragte, welchen Weg nehmen wir? Josaphat sagte, den Weg durch die Wüste von Edom. Neunter, die drei Könige von Israel, Juda und Edom zogen los. Nach 7 Tagen hatten sie kein Wasser mehr. Zehnter, der König von Israel hatte Angst. Er dachte, Gott will uns an Moab geben. Elfter, Josaphat fragte, gibt es hier einen Propheten von Gott? Ein Diener sagte, Elisa ist hier. Er half früher Elia. Zwölfter, Josaphat sagte, Gott spricht durch Elisa. Die drei Könige gingen zu ihm. 13. Elisa fragte Joram, warum kommst du zu mir? Geh zu den Propheten deiner Eltern. Joram sagte, nein, Gott führt uns zu Moab. 14. Elisa sagte, ich helfe nur wegen König Josaphat. Sonst würde ich dich nicht ansehen. 15. bringt mir einen Mann, der Musik macht. Die Musik spielte und Gott gab Elisa Kraft. 16. Elisa sagte, Gott sagt, grabt viele Löcher in diesem Tal. 17. Es gibt keinen Wind und keinen Regen. Aber das Tal wird voll mit Wasser sein. Alle Menschen und Tiere können trinken. 18. Das ist für Gott eine kleine Sache. Er gibt euch auch den Sieg über Moab. 19. Ihr werdet ihre Städte kaputt machen. Ihr werdet ihre Bäume fällen und Brunnen zustopfen. 20. Am nächsten Morgen kam plötzlich Wasser aus Edom. Das ganze Land war voll mit Wasser. 21. Die Leute in Moab hörten von den Königen. Alle Männer nahmen ihre Waffen und warteten. 22. Am Morgen schien die Sonne auf das Wasser. Für Moab sah das Wasser rot wie Blut aus. 23. Sie riefen, das ist Blut. Die Könige haben sich gegenseitig getötet. Wir holen uns jetzt ihre Sachen. 24. Sie liefen zum Lager von Israel. Aber die Israeliten griffen an. Die Leute aus Moab liefen weg. 25. Israel machte die Städte kaputt. Sie warfen Steine auf die Felder. Sie machten die Brunnen zu. Nur eine Stadt blieb stehen. 26. Der König von Moab sah, ich verliere den Kampf. Er wollte mit 700 Männern fliehen. Aber er schaffte es nicht. 27. Da nahm er seinen ältesten Sohn. Er tötete ihn als Opfer auf der Mauer. Die Israeliten bekamen Angst und gingen nach Hause.